Meditative Abstraktionen, drei Teile für Solo-Violine, komponiert von Ludwig Basile und gespielt von Sonich Chakerian. Thank you. Sonik Chakerian, Italienerin mit armenischen Wurzeln, hier im April 1985, damals war sie Mitte 20 und 3 Jahre später war sie ARD-Preisträgerin. Wir hörten sie hier mit Astrazioni Meditative, also meditativen Abstraktionen 1, 2 und 3 für Solovioline, komponiert von Ludwig Basil. Hans Winterberg ist unser nächster Komponist hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 und die kommenden knapp 40 Minuten sind reserviert für seine Ballade um Pandora, eine choreografische Vision. Gespielt von den Münchner Philharmonikern im Januar 1959 im Kongresssaal des Deutschen Museums damals, dirigiert von Rudolf Albert. Thank you. Die Münchner Philharmoniker im Januar 1959, dirigiert von Rudolf Albert mit der Ballade um Pandora, der choreografischen Vision von Hans Winterberg. Es folgt ein weiteres großes Werk, Et Amor Omnia, die oratorischen Szenen von Markus Zahnhausen, für Chor, 8 Blechbläser, Orgel und Schlagzeug. Thank you. Per me, iura. facie indignationis et ire tue via elevasti me et ad lisisti me. Musik.